tanze mit mir in den Morgen. Tanze mit mir in das Glück. In deinen Armen zu träumen ist so schön bei verliebter Musik. Darf ich bitten zum Tango um Mitternacht? Dum, dum. Fragte ich Susanne, dum, dum. Sie sah mich nur an, dum, dum. Und ich wusste, dass sie mich so glücklich macht, dum, dum. Wie's nur eine im Leben kann. Tanze mit mir in den Morgen. Tanze mit mir in das Glück. Darf ich bitten zum Tango um Mitternacht? Dum, dum. Sprach ein Kavalier, dum, dum. Nachts darauf zu ihr. Dum, dum. Er war schneller und hat sie nach Haus gebracht. Dum, dum. Doch ich träumte nur noch von ihr. Ich bitte zum Tango um Mitternacht, dum, dum. Ruf ich bei Susanne, dum, dum. Schon am Morgen an, dum, dum. Hat sie mich auch deswegen oft ausgelacht, dum, dum. Wenn es 12 ist, lacht sie mich an. Tanze mit mir in den Morgen. Tanze mit mir in das Glück. Sure.